Erster der Geist hob mich hoch. Er brachte mich zum Osttor des Tempels von Jahwe. Dieses Tor zeigte nach Osten. Dort am Eingang waren 25 Männer. Ich sah die Anführer Jasania, den Sohn von Assur, und Pelatscha, den Sohn von Benaja. Zweiter, er sagte zu mir, Menschensohn, diese Männer planen Schlechtes. Sie geben schlechte Ratschläge in dieser Stadt. Dritter, sie sagen, die Häuser wurden gerade erst wieder gebaut. Die Stadt ist wie ein Topf. Wir sind wie das Fleisch darin. Vierter, darum spricht Gottes Worte gegen sie, Menschensohn. Fünfter, der Geist Jahwes kam auf mich. Er sagte zu mir, sprich, so sagt Jahwe, ihr, Volk Israel, sprecht so. Ich weiß, was ihr denkt. Sechster, ihr habt viele Menschen in dieser Stadt getötet. Ihr habt die Straßen mit Toten gefüllt. Siebter, darum sagt der Herr Jahwe, die Menschen, die ihr getötet habt, sind das Fleisch. Die Stadt ist der Topf. Aber man wird euch aus der Stadt bringen. Achter, ihr habt Angst vor dem Schwert. Ich werde das Schwert über euch bringen, sagt der Herr Jahwe. Neunter, ich werde euch aus der Stadt bringen. Ich werde euch fremden Leuten geben. Ich werde euch richten. Zehnter, ihr werdet durch das Schwert sterben. Ich werde euch im Land Israel richten. Dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Elfter, die Stadt wird nicht euer Topf sein. Ihr werdet nicht das Fleisch darin sein. Ich werde euch im Land Israel richten. Zwölfter, dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Ihr habt meine Regeln nicht befolgt. Ihr habt meine Gesetze nicht getan. Ihr habt die Gesetze der Völker um euch herum befolgt. Dreizehnter, als ich Gottes Worte sprach, starb Pelatscha, der Sohn von Benaja, plötzlich. Ich fiel auf mein Gesicht. Ich schrie laut und sagte, O weh! Herr Jahwe, willst du alle Menschen von Israel vernichten? 14. Dann sprach Jahwe zu mir. 15. Menschensohn, deine Brüder, deine Verwandten und das ganze Volk Israel. Die Leute in Jerusalem sagen über sie, sie sind weit weg von Jahwe. Uns gehört das Land. 16. Darum sprich, so sagt der Herr Jahwe, ich habe sie weit weg zu anderen Völkern gebracht. Ich habe sie in viele Länder zerstreut. Ich war für sie wie ein kleines Heiligtum in den Ländern, wohin sie kamen. 17. Darum sprich, so sagt der Herr Jahwe, ich werde euch von den Völkern sammeln. Ich werde euch aus den Ländern zurückbringen, in die ihr zerstreut wurdet. Ich werde euch das Land Israel wiedergeben. 18. Sie werden dorthin kommen. Sie werden alle ihre schlechten Götzen und bösen Taten von dort entfernen. 19. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde einen neuen Geist in sie legen. Ich werde das Herz aus Stein aus ihrem Körper nehmen. Ich werde ihnen ein Herz aus Fleisch geben. 20. Dann werden sie meine Regeln befolgen. Sie werden meine Gesetze halten und tun. Dann werden sie mein Volk sein. Ich werde ihr Gott sein. 21. Ihr Herz folgte ihren bösen Taten und Götzen. Ich werde sie für ihr Verhalten bestrafen. Das sagt der Herr Jahwe. 22. Die Cherube bewegten ihre Flügel. Die Räder bewegten sich mit ihnen. Die Herrlichkeit von Israels Gott war über ihnen. 23. Die Herrlichkeit Jahwes ging aus der Stadt weg. Sie blieb auf dem Berg östlich der Stadt. 24. Der Geist hob mich hoch. Er brachte mich in einer Vision ins Land Chaldea zu den Verbannten. Die Vision, die ich sah, verschwand dann von mir. 25. Dann erzählte ich den Verbannten alle Worte Jahwes. Das waren die Worte, die er mir gezeigt hatte.